Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X-Tra-Tobi. Ich unterhalte mich heute Abend mit Thomas Küppers und Olaf Wegner. Auch wenn ich eure Namen schon verraten habe, bitte ich um eine Kurzvorstellung. Thomas, bitte. Ja, hallo, Thomas Küppers, 36 Jahre, arbeite beim pharmazeutischen Unternehmen, Pirat. Ja, und beschäftige mich beziehungsweise mit der Sozialpolitik und bin arrangiert bei den Sozialpiraten und ein paar anderen AGs noch. Olaf. Ja, Olaf Wegner. Ich bin Mitglied des Landtags jetzt für die Piraten. Bin seit 2009 dabei, habe mich immer sehr stark im sozialpolitischen Bereich bei den Piraten stark gemacht und daher habe ich jetzt auch im Landtag den Aufgabenbereich Sozialpolitik, sprich ich bin der sozialpolitische Sprecher der Fraktion. Und das sollte jetzt erstmal reichen. Ja, das reicht auch als Vorstellung und dann gehen wir auch gleich ins Eingemachte. Ich möchte nämlich vor allem von dir, Olaf, wissen, wie klappt es denn so mit der Anbindung der Fraktion an den Landesverband oder umgekehrt, oder um Klartext zu fragen, wie läuft es denn mit den Arbeitskreisen? Ja, das ist jetzt eine Frage. Also direkt für die Fraktion kann man es echt schwer sagen. Also möchte ich auch nicht, weil da gibt's in ganzen anderen Ausschüssen oder Leute, die bei uns andere Themen belegen, haben da unter Umständen andere Probleme. Ich kann da eigentlich nur für mich sprechen, wie weit ich das einigermaßen hinbekommen habe. Und ich muss sagen, ja, es läuft alles sehr, sehr holprig an. Ich würde immer sagen, es ist immer noch nicht im Fluss, es hakt immer noch, es ist immer noch nicht ganz organisiert, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe, glaube ich, noch selten, wenn ich ein Projekt habe, und ich nehme mal jetzt im Landtag mitzuarbeiten als Projekt, innerhalb so kurzer Zeit meine Strategie immer wieder über den Haufen geschmissen, weil ich natürlich auch immer wieder von irgendwelchen Realitäten des Landtags überrollt worden bin, wo ich dann gemerkt habe, das klappt alles so nicht. Glaube aber jetzt langsam eine Strategie gefunden zu haben, wie ich einen guten Austausch mit den AKs hinbekommen will. Werde. Die ersten Versuche sind da schon gestartet. Dann fahren wir doch mal geklappt. Zwischendurch, über welche Arbeitskreise wir überhaupt sprechen. Da ich der sozialpolitische Sprecher bin, habe ich also hauptsächlich mit dem Arbeitskreis AK Arbeit und Soziales aus Nordrhein-Westfalen zu tun. Ich mache noch einen Teilbereich der Gesundheit mit. Alles das, was mit Psyche oder mit Forensik zu tun hat, habe ich auch noch übernommen und da arbeite ich, weil es auf der Landesebene keinen direkten AK oder AG dafür gibt, mit der AG Psyche von der Bundesebene zusammen. Jetzt haben wir uns das ja, bevor wir eine Fraktion im Landtag hatten, das mit der Zusammenarbeit total einfach vorgestellt. Da hat sich keiner so große Gedanken drüber gemacht. Dann erklär uns doch mal ein bisschen, wo liegen denn da eigentlich die Schwierigkeiten und warum musstest du denn Verfahrensweisen über den Haufen werfen? Ja, das erste Problem ist das, dass ich nicht richtig eingeschätzt habe, wie viel Zeit allein schon für die Arbeit, wirklich für die primäre Arbeit im Landtag drauf geht und dass von daher für die Kommunikation nach außen nur noch ein sehr begrenztes Zeitfenster zur Verfügung steht. Und das hatte ich irgendwie nicht so richtig im Blick am Anfang und hatte mir das alles viel, viel einfacher vorgestellt, Zeit zu haben, um das zum Beispiel auch vielleicht auch mal sich öfters im Mumble irgendwie zu treffen und dort für Rücksprachen da zu sein. Das ist derzeit, also eine Regelmäßigkeit könnte ich da zum Beispiel kaum anbieten und da wird es schwierig. Auch genauso ist es mit den Arbeitskreisen. Ich kann nicht unbedingt eine Regelmäßigkeit anbieten, dass ich sage, ich nehme jedes Mal an den Arbeitskreisen teil, weil das kriege ich zeitlich einfach nicht gemanagt. Okay, aber das Wesentliche ist ja vor allem die Kommunikation zwischen Landtag und Arbeitskreis, also in dem Fall deine Person als sozialpolitischer Sprecher. Der Erwartungshorizont, dass du da an jedem Treffen mitarbeitest und dabei bist, ich glaube, die Illusionen, die haben alle aufgegeben, das können die Abgeordneten wahrscheinlich nicht leisten. Aber was kann denn funktionieren, wo du jetzt ja die Erfahrung gemacht hast? Ich muss übrigens noch was sagen, mir fehlt noch ein Arbeitskreis, weil ich auch noch im Ausschuss A4 bin, das nur so nebenbei. Ich will nämlich jetzt erwähnen, ich arbeite da noch eng zusammen mit dem Arbeitskreis Jugend der jungen Piraten. Fand ich irgendwie so das Treffendste, zumal es auch keinen direkten Nordrhein-Westfalen-Arbeitskreis für den Bereich gibt. Um jetzt nochmal zu der Frage zurückzukommen, ja, Das klappt von daher. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich bekomme ja massenhaft Papiere und die muss ich ja sowieso für mich schon aussortieren, dass ich zum Beispiel jetzt erstmal zumindest blind, also auf der einen Seite blind, alle Papiere, die ich bekomme, die zu den Ausschüssen 01 oder 04 sind, einfach auf eine bestimmte Liste packe und sich die Leute dort die Sachen durchlesen können. Und 01, dann, 04, entschuldige? Ja, für die Ausschüsse 01, das ist Arbeit, Soziales und Gesundheit und 04 ist der Ausschuss Familie, Kinder, Jugend. Ja, ist nicht jedem sofort klar, deswegen. Klar, alles klar, nee, war richtig. Und die packe ich einfach erstmal auf eine Liste, sind also in dem Moment soweit gefiltert. Ich versuche auch, wenn ich es zeitlich hinkriege, immer den Link mit dabei zu setzen. Aber da sind wir direkt schon bei einer Sache so. Ich glaube auch, dass es eigentlich ausreichen sollte, wenn ich dort die Nummern reinschreibe, weil die Dokumente sind sowieso öffentlich. Und dann funktioniert der Feedback mal manchmal besser, manchmal schlechter, liegt aber unter Umständen auch an den Themen, dass manche Leute gewisse Themen einfach natürlich nicht interessiert. Habe ich zum Beispiel von dem AK Jugend habe ich eine Stellungnahme zu einem Gesetzentwurf bekommen. Der AK Arbeit und Soziales hat zum Beispiel schon eine Anfrage erarbeitet. Und mit der AG Psyche arbeite ich jetzt in der Richtung zusammen. Damit habe ich mich abgesprochen. Ich werde im Ende des Monats werde ich eine forensische Klinik besuchen und da werde ich auch von einigen Piraten aus der AG Psyche mitbegleitet werden. Hast du denn ein Beispiel für mich an Zusammenarbeit, so wie man sich das vielleicht ganz naiv vorstellt? Da ist ein Thema, was einen interessiert und das möchte man gerne in den Landtag tragen. Hat es sowas schon gegeben aus Sicht eines Arbeitskreises? Ein neues Thema ist jetzt also bei mir zumindest im Arbeitskreis Soziales noch nicht aufgetaucht, aber das kann auch ein existierendes Thema sein, was vielleicht nur die Piraten noch nicht beackert haben oder was eingeschlafen ist. Ja, also es ist noch kein Thema, nee, ich verstehe schon. Also es gibt ja immer zwei Sachen. Man kann ja Sachen in den Landtag einbringen, einmal von sich aus und man kann einmal auf die ganzen Sachen reagieren. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin so richtig aus dem Reagieren noch nicht raus. Das heißt, ich reagiere noch hauptsächlich auf die Sachen, die vom Landtag kommen und zu den Themen versuche ich auch neue Ansätze zu machen. Aber es ist bis auf die kleine Anfrage da zur Rente ist noch nichts jetzt von mir eingebracht worden und auch nicht an mich herangetragen worden mit einem Thema, was nicht vorher schon im Landtag besprochen worden ist. Also eigentlich ist die Initialzündung zu den Themen immer vom Landtag ausgegangen derzeit. Olaf, dann habe ich noch eine Frage zu der Vorstellung, die wir anfänglich hatten, wie das denn in der Zusammenarbeit laufen soll. In der Piratenpartei sprechen wir immer von Schwarmintelligenz. Das heißt, man hat sich das so vorgestellt, ihr bekommt Papiere und der Schwarm nimmt sie und bearbeitet sie. Wie sieht das denn jetzt so in der Praxis aus? Prinzipiell erstmal, ja, so sieht's aus, nur bearbeitet der Schwarm, sage ich dann mal, nicht alle Papiere. Und da sind wir auch schon wieder genau, es gibt gar nicht den Schwarm an der Stelle, weil es gibt nur eben die Leute, die in den AKs und AGs mitarbeiten. Das hat auch zum Teil was damit zu tun, dass es eigentlich relativ schnelle Entscheidungen sein müssen. Mit relativ schnell meine ich innerhalb von einem Monat vielleicht maximal, manchmal auch sogar viel, viel schneller. Und es funktioniert so, dass der Leute die Sachen zwar bearbeiten und zumindest ich kann mich da bei vielen Stellen nicht beklagen, auch ich sag mal ausreichend Feedback bekomme. Nur es gibt natürlich Sachen, die bleiben einfach liegen, die interessieren keinen und da haben wir die Problematik, dass es eben alles ehrenamtliche Leute sind, die das in den AKs bearbeiten und von denen kann man natürlich auch in keinster Weise erwarten, dass sie sich mit irgendetwas beschäftigen, wo sie jetzt keinen Bock drauf haben. Ich sag mal so, ich werde dafür bezahlt, ich muss das tun und dann muss ich mir eben anders helfen, wenn es einfach, sage ich jetzt mal, der Basis oder auch die den Leuten, die in den AKs arbeiten, nicht interessiert. Dann kommen wir gleich zum Stichpunkt Hohlbringschuld. Wo siehst du denn eine Hohlschuld und wo siehst du eine Bringschuld aus Sicht der Fraktion? Die Bringschuld ist die, dass ich mir oder dass wir uns auf jeden Fall Systeme oder Möglichkeiten überlegen müssen. Ich sage jetzt doch mal ja, eher Systeme oder Wege überlegen müssen, wie wir die Informationen von der Fraktion nach draußen transportieren, sprich in die Basis, in die Partei hinein. Und die Hohlschuld an der Stelle ist dann die, wir können nicht alle Kanäle gleich bedienen. Und da gibt's einfach so, da ist dann einfach die Hohlschuld da, dass man sich auf die Kanäle einlassen muss, die wir zurzeit benutzen, beziehungsweise dafür müsste man vielleicht auch mal eine Konferenz oder so mal einberufen, auf was für Kanäle man sich allgemein einigen kann. Allerdings die Kanäle, die ich bis jetzt ausgewählt habe, die sind zumindest von den Arbeitsgruppen, mit denen ich zusammenarbeite, gut angenommen worden. Das heißt also, grundsätzlich sagst du dir, die Zusammenarbeit mit Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen funktioniert. Die ist da, die läuft nur ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Du kannst halt nicht an jeder Sitzung teilnehmen, das ist schon klar. Es gibt aber auch Themen, wo dann Piraten sagen, hey, da sind wir dabei, da können wir euch unterstützen. Und dann funktioniert das auch. Und dann kommen wir gleich zu dem Thema aktuelle Projekte. Was gibt's denn da? Ja, aktuelle Projekte sind jetzt der ganz große Sache, also deswegen laufen jetzt eigentlich nicht so direkte aktuelle Projekte bei mir. Die ganz große Sache derzeit im Landtag ist der Haushalt. Ist für uns zwar ein bisschen eine Trainingssache, weil eigentlich ist der Haushalt auch schon gelaufen. Im Sozialausschuss habe ich mich auch bei der Abstimmung, ob der Ausschuss den Haushalt, also für den Bereich Soziales, so empfiehlt, dass der im Plenum abgestimmt, dass er im Plenum abgestimmt werden soll, positiv, habe ich mich oder haben wir als Piraten, man kann immer im Ausschuss immer nur als Fraktion gesamt, also da gibt's mehr oder weniger aufdoktriniert den Fraktionszwang, auch wenn wir da mit zwei Leuten sitzen, wir können nur eine Stimme, wird dann zwar als zwei gewertet, aber wir müssen gleich abstimmen. Haben wir uns enthalten, weil auf der Seite ist es eine ziemliche Show, weil es nur noch um einen Monat geht. Auf der anderen Seite kann man natürlich an dem Haushalt jetzt eine Menge lernen und deswegen sind hauptsächlich jetzt im Landtag die Finanzexperten gefragt, beziehungsweise wir haben alle unsere Haushalte durchgeguckt, ob es da irgendwo Einsparpotenzial gibt und wir haben uns relativ schnell darauf geeinigt, dass gerade im sozialen Bereich es keine Einsparpotenziale gibt, dass da eher mehr Geld ausgegeben werden müsste und dass wir ganz klar der Meinung sind, dass der Staat ein Einnahmen- und kein Ausgabenproblem hat. Okay, dann würde ich doch jetzt mal bitten, den Thomas zu bitten, mir ein bisschen was zu sagen zum Stand im Arbeitskreis Arbeits- und Soziales, denn den haben wir noch gar nicht richtig zu Wort kommen lassen heute. Ja, vielen Dank. Ja, also der Arbeitskreis Arbeits- und Soziales, der war ja nach der Landtags-, also nachdem wir das Wahlprogramm für die Landtagswahl fertig gemacht haben, so ein bisschen eingeschlafen. Ich meine, wir hatten ja mit dem Wahlkampf genug zu tun und nachdem dann der Fitz, der das hauptsächlich früher gemacht hat, dann zum ersten Vorsitzenden auch noch gewählt worden ist, hatte dann das Ruder an mich jetzt erstmal übergeben, dass ich den aufbaue. Wir haben jetzt das Ganze auf eine relativ breite Koordinatorenfront gehoben und wo wir jetzt halt ganz fleißig dran arbeiten, ist halt die Anbindung an die Fraktion, ne? Und dazu gab es dann halt haben wir diverse Aktionen. Ich fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen. Das erste ist, der Olaf hat also zum Beispiel wir haben ihm so einen Block eingeräumt, immer wenn er Zeit hat. Es ist ja, wir haben sehr, sehr viele Termine, die Abgeordneten, hat er halt die Möglichkeit, wenn er das dann schafft, sonntags, und was er sehr häufig geschafft hat bislang, muss ich mal hier sehr lobend erwähnen, Olaf, dann sonntags um 18 Uhr, wenn wir das Mumble haben alle zwei Wochen, dann berichtet er dann, was gerade aktuell im Landtag passiert, und beschreibt uns auch so ein bisschen die Abläufe. Das hatten wir zum Beispiel im letzten Mumble, haben wir da ganz lange drüber diskutiert, weil es gibt nämlich dazu einige Sachen zu beachten. Erstmal müssen die ganzen Piraten erstmal lernen, was für Ausschüsse sind denn das, ne? Wo findet man die Dokumente, ne? Die kriegt man zum Beispiel auf der Landtagsseite, wenn man da auf Ausschüsse drückt, da kann man da unten sich alles angucken, die Termine, auch die Papiere, die dort behandelt werden, etc. Wo kriegt man die Informationen alle her? Dann ist noch eine ganz wichtige Sache, wir haben ja zum Beispiel einen Referenten für Soziales, ne? Wie gestalten wir die Anbindung an ihn? Das ist mich ganz wichtig zu beachten. Aufgrund der Parteienfinanzierung ist das nicht, dass der uns zuarbeiten muss, sondern oder darf, ja, sondern wir müssen ihm zuarbeiten. Das ist eine wichtige Sache, das ist halt Gesetz. Dazu habe ich mich mal mit dem jeweiligen Referenten halt getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen hier nennen darf. Da gibt es auch rechtliche Gründe, die noch nicht ganz komplett geklärt sind. Deswegen lasse ich das jetzt hier. Wir haben da auch mal so halt dann im Mumble drüber gesprochen, über die Ergebnisse halt. Und der hat uns halt dann nochmal die Arbeitsweise erklärt, also beziehungsweise mir die Arbeitsweise erklärt. Ich war dafür extra mal im Landtag. Das habe ich dann weitergereicht. Der Olaf hat mir dann noch dabei geholfen, beziehungsweise hat übernommen, hat dann die ganzen Sachen auch noch aufgeführt, damit die Leute alle verstehen, wie wir halt damit arbeiten. Das dauert auch noch einen Moment, bis wir da die Schnittstelle haben. Dann gibt es halt, es gibt auch einen Arbeitskreis im Landtag, in der Landtagsfraktion, wo halt so ein Sammelsurium an Ausschüssen besprochen wird. Da haben wir auch überlegt, wie wir uns an diesen sogenannten AK01 dranhängen. Das ist der von der Piratenfraktion, also Ausschuss, da sitzen alle die von den anderen Parteien drin. Und dann gibt es halt nochmal einen Arbeitskreis, wo sich die Leute, die sich zum gewissen Themenbereich von unserer Fraktion treffen, ja, wie wir uns da auch dran kämmen. Da gibt es halt zum Beispiel zwei Daten, wo dann am 12.11. und am 26.11. da kommen halt dann zum Beispiel von NRW Unternehmen und auf der anderen Seite vom DGB Leute, die dann was zum Thema Rente sagen. Und zum Thema Rente haben wir ja schon was gemacht. Wir haben ja in Zusammenarbeit mit dem Olaf, haben wir halt ein und über das Netzwerk Sozialpiraten haben wir halt vom Arbeitskreis Arbeit und Soziales in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik NRW haben wir dort eine kleine Anfrage zusammengebaut, wo es dann zu diversen Themen zum Thema Altersarmut ging, weil das Thema war ja gerade aktuell. Da haben wir halt Fragen gestellt, zum Beispiel, wie das zum Beispiel ist mit den Pensionsansprüchen der Beamten, ob dafür Rücklagen gestellt worden sind und solche Sachen. In diese Richtung ging das. Und dann haben wir uns allgemein, sind wir jetzt gerade dran arbeiten, wie wir halt den Workflow gestalten. Wie arbeiten wir miteinander zusammen? Ja, weil wir haben uns das alle einfacher vorgestellt. Aber es gibt gewisse Regeln, ja, gesetzliche Regeln, da können wir nicht gegen verstoßen. Stichwort Parteienfinanzierung. Wir haben gemerkt, auch der Arbeitsaufwand, wie viel Zeit kann denn so ein Abgeordneter überhaupt für seinen Arbeitskreis investieren? Hält sich alles in Maßen. Wir können, und das nächste ist, zum Beispiel für die Tagesordnung, die Dinge, die dort besprochen werden, die kommen teilweise Stunden nur vorher. Also zum Beispiel auf der vorletzten Sitzung des Ausschusses 01 war es halt, oder letzten Sitzung des Ausschusses 01, da kamen halt die Dokumente halt zwei, drei Stunden vorher nur auf die Tagesordnung, lagen dort vor. Da kann man natürlich, dann hat man keinen Spielraum da einzuwirken. Ne? Aber da werden die auch nur da vorgestellt. Aber wir müssen halt auch es schaffen, wie wir zum Beispiel zeitnah auf diese Sachen handhaben. Dann ist das nächste unsere Strukturen, wie wir arbeiten in der Piratenpartei. Das ist viel detaillierter, als wie zum Beispiel in einem Ausschuss gearbeitet wird. Im Ausschuss führen wir halt einen großen Themenbereich. Ja, ich wiederhole das ja nochmal, dass zum Beispiel AS01, Arbeit, Soziales, Gesundheit, diese drei Felder umfasst. Ja, dabei stehen ja bei uns allein schon, mir fehlen jetzt hier sofort im Schwung 4, 5 Gruppen ein, die sich damit beschäftigen. Und die haben dann spezielle Themen, also zum Beispiel bei Altersarmut, ich zeige das, dann haben die Sozialpiraten haben es auf dem Schirm, der Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik hat es auf dem Kreis hier in NRW, der AK Arbeit und Soziales hat es auf dem Schirm und die AG Demografischer Wandel aus Düsseldorf hat es auch noch auf dem Schirm. Und da muss man sich halt gucken, dass man die Koordination zwischen diesen ganzen Gruppen hinbekommt, diese zusammenfasst und wie man da auch möglichst schnellstmöglich ein schlagfertiges Team rausbildet. Ne? Wir haben einen Vorteil, in der Sozialpolitik arbeiten wir mit sogenannten virtuellen Teams. Das sind halt AG-übergreifende Projektgruppen. Ne? Das sind diese Projektgruppen, die ich mal anspreche. Ne? Zum Beispiel für Sockeleinkommen nehme ich jetzt mal einfach raus. Da ist dann halt Steuerpolitik, AG-Steuerpolitik drin, Sozialpiraten mit drin. Ne? Da sind auch noch ein Dutzend andere aus der AG-Wirtschaft kommende Leute noch mit drin. Und so müssen wir es halt zum Beispiel auch dort organisieren. Das dauert, wie gesagt, noch einen Moment. Wir üben jetzt erstmal. Es gibt dazu eine separate Mailingliste für den A01, A04, die heißt auch so A01. A01, A04 Mailingliste, kann man unter den Mailinglisten in NRW finden. Dort zum Beispiel gibt dann der Olaf, der halt mit uns ja auch vollständig in beide Richtungen kommunizieren kann. Das heißt, wir können ihn in Form zum Beispiel von kleinen Anfragen, Aufgaben in die Hand drücken oder wir könnten auch Gesetzesentwürfe da reinstellen, aber da sind wir noch weit entfernt von. Ja. Aufgaben kann es natürlich dann auch wieder zurückgeben. Wie gesagt, beim Fachreferenten ist es zum Beispiel so, ne, da geht es nur in eine Richtung. Da müssen wir kommen und uns die Informationen holen. Der wird nicht selber aktiv werden dürfen. Ne? Und da müssen wir halt aufpassen. Und das sind gerade aktuell die Themen, die wir auf dem Schirm haben. Ne? Wir unterhalten uns, haben uns unterhalten immer kurz über die Themen und dann gebe ich auch kurz ab. Wir haben uns mal kurz unterhalten über die Kita-Problematik hier in NRW. Wir hatten auch nochmal das Problem mit Forensik und Co. nochmal ganz kurz im Arbeitskreis besprochen. Dann, das war auch gerade in der AG Inklusion zum Beispiel auch mal Thema. Dann haben wir uns natürlich auch um das Riesenthema Altersarmut, Sozialticket ist auch gerade wieder frisch hochgekommen. Und ALG2, Jobcenter und diese ganze Nummer, die ist immer wieder Thema. Ne? Okay, Thomas, das Krähennest finanziert sich zwar nicht durch Werbeblöcke, aber du hattest mich gebeten, dass wir jetzt noch einen Werbeblock einschieben. Genau, ding, ding, ding, Werbeblock. Die Mitläufer. Ja, die Mitläufer. Ja, wir haben uns ein bisschen zur Aufgabe gemacht, häufiger mal, wenn wir irgendwo auftreten, irgendwie so ein Podcast, so wir Sozialpiraten im Allgemeinen, über die Mitläufer zu reden. Und wir wollen das Projekt nach vorne bringen. Dieses Mitläufer ist aus der Partei ausgegliedert, also hier entstanden, aber jetzt auf eigenen Füßen stehende Gruppe, die ein Netzwerk aufbaut über ganz Deutschland von Leuten, die bereit sind, mit ALG1 oder ALG2 Empfängern, ne, also die Leute, die Arbeitslosengeld bekommen und die Hartz IV bekommen, um das jetzt mal umgangssprachlich zu sagen, die Leute zu begleiten zum Arbeitsamt oder zum Jobcenter. Dieses Projekt ist recht einfach organisiert, piratisch, klare Struktur. Ja, man kann sich auf der Seite wirgehenmit.org kann man sich eintragen als Mitläufer und das würde ich euch auch zu bitten, euch da verstärkt mit einzubringen, auch wenn jemand Lust hat zu organisieren. Mittwochs 20.30 Uhr haben die Orga-Treffen, Mumble. In welchem Raum? Das ist ein separater Mumble-Server, das steht auf der Seite. Okay. Ja. Der Mumble-Server ist wirgehenmit.org, ne? Falls da jemand drauf will. Und da gibt es auch nur einen Raum. Und da kann man sich halt organisieren. Was machen die Mitläufer? Die begleiten halt Arbeitslose, ja, zum Arbeitsamt, Schrägstrich zum Jobcenter. Wo ist das gut für? Das ist ja eine sehr intime Situation. Man geht dorthin, ja, da hat man eventuell noch so Existenzängste, ist sowieso angespannt etc. Dann trifft man da eventuell auf einen gelangweilten oder genervten Sachbearbeiter. Aus dieser Situation, da eskaliert ganz schnell alle möglichen Dinge. Ja, da werden Sachen nicht korrekt gemacht etc. Und man hat festgestellt, wenn jemand mitgeht dort zum Arbeitsamt oder zum Jobcenter und der ist dabei, eine neutrale Person, der entspannt die ganze Situation schon. Hilft dabei, dass die Leute, wenn es Kommunikationsschwierigkeiten gibt, ja, sich die Leute zum Beispiel anzicken, das ein bisschen zu deeskalieren. Der ist halt ist auch einfach gut für diese Leute, die diesen wirklich Gang nach Canossa machen mussten, da um dann mal Händchen zu halten. Ja, das ist auch eine wichtige Sache. Das sind ja Menschen, ja. Die ganz ja die Menschen wichtig mehr. Ist ja, derjenige, der sich als Mitläufer bereit erklärt, muss niemand sein, der jetzt Fachwissen in Sachen Jobcenter hat. Richtig. Ja, wir machen da keine Rechtsberatung etc. Es geht einfach nur um diese menschliche Seite, dort mitzugehen, ja, und demjenigen beizustehen. Das hilft eine ganze Menge. Und wir haben da wirklich schon sehr, sehr gute Erfolge erzielt gehabt. Und deswegen kann ich nur die Leute jetzt abschließend nochmal bitten, bitte, meldet euch bei dem Projekt. Sei es, ihr möchtet mitgehen selber oder ihr braucht jemanden, der mitgehen will. Scheut euch nicht, dahin zu gehen. Das hilft ungemein. Okay, Thomas, ich danke dir. Olaf, dir danke ich natürlich auch. Ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast zum Thema Wahlprogrammanträge. Das steht dann jetzt an. Ich würde sagen, schönen Abend noch euch beiden und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.